Der Peer Hoopstler sah sich jetzt die Leute genauer an. Und ihm war auf einen Augenblick, als wenn sie die Hälse schon lang und die Zunge vor dem Munde hatten, denn bei ihnen saß noch Wulf, genannt Schütte, aus Wennebustel, Harms Halbbruder, der da in einem Hof geheiratet hatte. Münstermanns Detmer und Grönhagen Krischern, am Ofen stand Duven Hinrich und Flebben Dietrich und Aschenkot spielte mit der Katze, die unter der Bank saß und nach seinen Fingern hakte. Und da saßen die beiden Unholde, hielten die Augen mit Mühe offen und freuten sich wie die Schneekönige, wenn ihre Zotenreden und Gräuelsgeschichten die Männer zum Lachen brachten. »Bist du all schon in Schillers Lage gewesen, Säugling?« fragte Fieken Ludolf. »Da ist eine lustige Wirtschaft. Der Wirt hat dir da ein Mädchen, da werden die alten Kerle noch nach verrückt, sage ich dir. Aber das Mädchen ist als wie eine Nessel. Ich möchte den sehen, der den Kranz abnimmt. Unter uns ist keiner, der das kann.« Harm lachte im Halse, denn erstens hatte der Wirt bloß eine alte Magd, und das war ein liederliches Stück, und die sah noch dazu aus wie eine tote Katze, die 8 Tage im Regen gelegen hat. Der Säugling aber schlug sich auf die klapprige Brust. »Wenn einer, dann bin ich das, denn ich habe ein ausverschämtes Glück bei die Menscher.« Sein Lumpenbruder stimmte ihm bei. »Ja, das hat er. Alles, was recht ist, das ist ein Aas auf der Fiedel, das heißt«, fuhr er fort und sah dabei halb frech, halb bange aus, »wenn es nicht anders geht, dann macht er nicht viel Faxen und dreht ihnen den Schluck ab.« Der Säugling, der gerade einen großen Krug Honigbier durch seinen langen Hals hatte rutschen lassen, lachte wie ein Kuckuck in. »Verdamm ich, das tue ich! Wozu sind denn die Menscher da? Und überhaupt und so, was ein forscher Kerl ist, der Kurasche hat, der wird nicht erst 8 Tage herumpiepen wie ein Lüning. So ein bisschen zureden, das hilft schon«, sagte er und klappte seine Hand auf und zu, wie ein Stoßhabicht die Krallen. Unter der Tür stand Tedel und sah ihm in den Nacken. Dem Wulfsbauern lief es kalt über den Rücken, als er den Blick sah, den sein Knecht nach dem Halunken hinschmiss. Ihm war, als prahlte da kein lebendiger Mann mehr, sondern ein toter Leichnam. Und nun fing der Kerl auch noch an zu singen und lachte dabei, als er quiekte. »O Galgen, o hohes Haus, du siehst so gräsig aus, ich seh dich gar nicht an, denn ich weiß, ich komme dran, ich komme dran.« Der Bauer ging in den Hof, denn Fieken Ludolf hatte mit der Zunge geklappt. »Bald ist der Haber reif zum Schneiden«, sagte der Ramlinger, »er lässt den Kopf schon hängen.« Er sah nach dem Himmel. »Es klärt sich noch. Noch eine Lage mäht und sie laufen hinter uns her wie die Hennen unter dem Hahn.« Er klopfte seine Pfeife aus. »Morgen früh um 7 sind wir auf der Heide ober dem 2. Dorfe.« Er stopfte die Pfeife und ließ sich vom Harm einen Krümel Feuer geben. »Schweres Stück Arbeit, solche Sauflöcher um den Verstand zu bringen, kann ich dir sagen.« Der Wulfsbauer machte seine Zeche glatt und ging gegenüber zum Juden, wo er so lange auf eine Brustnadel handelte, bis Flemm Dietrich und der Wennebustler Wulf und Duven Hinrich fortritten, und dann ritten Fieken Ludolf und Aschenkurt fort und hatten die beiden Männer zwischen sich, die nicht merkten, dass hinter einem jeden von ihnen sein leidhaftiger Tod aufgesessen war, denn sie juchten und blökten das Lied vom Butzemann, der im Deutschen Reiche umgeht. Als sie schon um die Ecke waren, hörte der Prähobstler sie karjölen. »Der Kaiser schlägt die Trommetinnen in den Füßen«, und dass die Kinder ihnen nachschrien, »Dune dir, dune dir!« Da brach er den Handel ab, bezahlte, was der Jude angeschlagen hatte, wofür dieser einmal über das andere Mal den Rücken krumm machte, und da kam der Knecht auch schon mit dem Schecken aus der Einfahrt. Der Bauer stieg steif in den Sattel und ritt, als wenn er zum ersten Mal einen Pferderücken zwischen den Beinen hatte, aber so, wie er das Torgeld los war, setzte er sich in Trab und war bald hinter den Reitern. Im Schillers Lägerkruge verhielt man sich ganz ruhig, aber als er auf seiner Strohschütte lag, konnte er nicht viel schlafen, denn er hatte alle seine Gedanken da, wo seine Frau war. So war er denn schon bei 5 in den Stiefeln. Tedel saß vor der Türe des Stalles, in dem die beiden Halsabschneider schliefen. Er grief, lachte. »Der eine ist schon eine Weile munter und vernüchtert hat er sich auch. Und wenn er nicht einen alten Scheuerlappen im Maule hätte, würde er eine schöne Schande machen, dieweil ich ihm die Ärmel vor den Händen zugebunden habe. Und vom Estrich kann er auch nicht, weil da ein Ring auf der Kellerklappe ist und da ist ein Strick an und den hat er um den Leib. Er spuckte seinen Prim aus. Der andere hat gestern noch so viel Honigbier gesoffen, dass er überhaupt von nichts weiß und ich glaube, vor heute Abend ist er nicht so weit, dass wir uns mit ihm befassen können. Der Wulfsbauer ließ sich Suppe und Brot geben, rauchte zwei Pfeifen aus und schickte dabei sechse Tädel voran. Um 6:30 kamen etliche Bauern angeritten, klappten mit den Peitschen, bis der Wirt herauskam, taten so, als sähen sie den Persthobstler nicht, tranken ihr Warmbier im Sattel und ritten weiter. Dann knarrte ein Wagen, der Knecht knallte dreimal hintereinander und viermal in Abständen und pfiff: »Zieh, Schimmel, zieh! Im Dreck bis an die Knie!« Aus dem Hause rief Fieken Ludolf: »Jochen, kannst du mich ein Ende mitnehmen? Ich habe kleine Füße von eurem Bier gekriegt.« Da stand der Harm auf. »Mir geht es nicht anders. Nimm mich auch mit. Auf eine Handvoll Tabak soll es mir nicht ankommen.« Er setzte sich auf das Schütt und sah vor sich hin in das Wagenstroh, das ab und zu hin und her flog und aus dem mitunter ein Ton kam, als wenn ein Schwein darunter lag. Noch saß der Nebel in der Heide. »Das wird ein schöner Tag«, sagte der Knecht. »Die Wettmarer Musiker blasen«, denn man hörte die Kraniche vom Moore her lauthals prahlen. Eine Anbauerfrau sah den Wagen kommen, nickte und sagte: »Na denn, sieh mal zu, Jochen, dass du deine Schweine gut loswirst.« Ein Rauch rief aus dem Nebel. Das Wagenstroh ging hin und her. »Hast du den schwarzen Bruder gehört?«, fragte der Ramlinger den Knecht. »Die Raben kriegen es heute gut.« Aus dem Stroh kam ein Grunzen. Ein Reiter trabte vorbei, noch einer und hinterher ein dritter. »Nach dem Schweinemarkt?«, riefen sie dem Knechte zu. Der nickte und griente. Alle 111 Wehrwölfe und meist ebenso viele Boten standen um den Heidberg. Als der Wagen angefahren kam, ging ein Gemurmelrei um. Der Nebel teilte sich und fing zu tanzen an, und da wurden zwei Fuhrbäume sichtbar, denen die Kronen abgehauen waren und die oben ein Querholz hatten, das sie zusammenhielt. Darin hing links ein toter Hund und rechts ein verrecktes Schwein, und dazwischen waren zwei Stricke, die bis auf den Erdboden reichten. Um die Bäume war ein Kranz von Steinen gemacht, der vorne offen war, und in jedem Stamm war die Wolfsangel aufrecht eingehauen, so dass sie offenbar zu sehen war. Der Knecht nickte den Männern zu und schrie »Brrrr«, band die Zügel an, stieg ab, spuckte aus, ging langsam hinter den Wagen, zog das Schütt fort, winkte zwei Männer zu und dann zog er einen Sack unter dem Stroh weg, der sich bewegte, und die Männer halfen ihm, ihn auf den Boden zu legen, und bei dem anderen auch. Der Wulfsbauer und Fieken Ludolf waren abgestiegen und dahin gegangen, wo meinen Dreyfus stand. Er hatte zwei abgeschälte Weidenstöcke in der Hand. Er winkte, und es war so still wie in einer leeren Kirche. Alle 200 Männer sahen dorthin, wo die Knechte die Säcke aufbanden, die beiden Männer herauszogen und ihnen die Fußkoppeln abbanden, sie auf die Beine stellten und bis vor den Oberobmann brachten, nachdem sie ihnen die Lappen aus dem Munde genommen hatten. Kein einer ließ einen Laut hören, sogar Nihus Thedel nicht, der mit dem Wulfsbauern voranstand und ein Gesicht machte wie ein Untier. 400 Augen sahen kalt auf die beiden Erzhalunken, die dastanden und vor Todesangst und Katzenjammer wie Espenlaut beberten, aber keinen Ton herausbrachten. Der Oberobmann sah ihnen in die Gesichter und fing an: »Als Obmann der Wehrwölfe habe ich euch entboten, zu einem offenen und gerechten Ding auf hoher Heide und gemeinem Lande, weil wir das Recht sprechen wollen, ob diese beiden Männer. Wer hat wider sie etwas vorzubringen?« Der Wulfsbauer stellte sich vorne hin. »Ich verklage sie auf den Feuertod meiner Ehefrau Rose, gebürtigen Uhl, aus Ödringen, und derer und meiner unmündigen Kinder Hermke und Maria Wulf und wegen Brandstiftung, Raub und Diebstahl an totem und lebendigem Gut.« Er ging zurück und Thedel stellte sich an seinen Platz und rief: Ich verklage Sie auf den Feuertod meiner Schwester Alheid Nihus aus Ödringen, eines Waisenkindes, noch nicht 15 Meien alt. Er ging zurück und machte Fieken Ludolf Platz, und der schrie: Ich verklage Sie im Namen von ehrbaren Jungfrauen, Witfrauen, Schwangeren und Wöchnerinnen, unschuldigen Mädchen und unmündigen Kindern, Kranken und Schwachen, an denen Sie sich vergriffen haben. Ich schreie Hallo über Sie und abermals Hallo und zum dritten Male Hallo und Hallo und Hallo und Hallo und will es mit 7 Eiden beschwören, dass Sie 77 den Tod verdient haben, nach dem, was Sie mir gestern mit Ihren eigenen Mäulern im Kruge zu Burgdorf in Ihrer dummen Besoffenheit verzählt haben.